Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Dresden, 23. April 1787. Das fehlte noch, daß du auf deinem Tusculum mit dem Unterleibe im Streite lägst. Heute ist wieder schreckliches Wetter, aber ob sistere contra. Die Briefe sind gestern früh und der heutige gleich nach seiner Ankunft richtig besorgt worden. Die Botenfrau muß heute länger warten, weil ich das Paket von der Post, das sie mitnehmen soll, nicht eher bekommen kann. Dacht ich's doch, dass die Liaison dangereuse dir gefallen würden. Ich glaube, dass von dieser Art gewiß noch manche Schätze in der französischen Literatur existieren, die uns unbekannt sind. Wer diesen leichten, anmaßungslosen Ton erreichen kann, hat freilich einen großen Vorteil. Jede Idee von Gehalt wird ihm doppelt hoch angerechnet, weil er sie nicht ankündigte, weil er auch ohne dies Vergnügen macht. Es ist wie mit dem Ton der feinen Lebensart in der Gesellschaft. Die französische Nation hat, deucht mich, hierin wirklich etwas Ateniensisches. Das lesende Publikum ist verwöhnt, und ein Schriftsteller, dem es an dieser Art von Kultur mangelt, kommt gar nicht auf, oder vielmehr sein Aufkommen beruht nicht darauf, dass ihn ein Buchhändler bezahlt, sondern dass ihn die feinere lesende Welt schätzt, und ersteres hangt wahrscheinlich großenteils von letzterem ab, da Paris überall den Ton angibt. Gestern schreibt mir Eirer die Krankheit von der Tante. Sie ist gefährlich, der Fuß ist wieder entzündet und ganz blau und das Fieber heftig gewesen, doch hat letzteres auf Brechmittel nachgelassen. Ich zweifle sehr, dass Eirers diesen Sommer kommen. Deine Kaffeepartie ist ein gescheiter Einfall. Ich bin jeden Tag bereit, weil ich auch an Konsistorientagen vor 11 Uhr nicht hier zu sein brauche, da auf den Mittwoch die Examina angehen. Lebe wohl, Körner. Gibt Dahlberg 100 Taler, nimm der die Jamben. Welchen Brief hast du das letzte Mal zuerst aufgemacht? Wir haben gewettet darüber.